trübte Sinn, ihr tut euch selber allzu viel, ihr tut euch selber allzu viel, ihr tut euch selber allzu Durchgeschehen, nimm nie meine